kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf Themistokles. Der gediegene menschliche Inhalt dieser Tragödie ist die Darstellung der verderblichen Folgen verletzter Pietät gegen sein Vaterland. Dieses kann nur bei einer Republik stattfinden, in welcher die Bürger frei und glücklich sind und nur von einem Bürgerrecht gefühlt werden, dem das Verhältnis zum Vaterland das höchste Gut war. Themistokles ist in Persien heimatlos, heiß und schmerzlich und hoffnungslos ist sein Sehnen nach Griechenland. Es ist ihm nie so teuer gewesen, als seitdem er es auf ewig verloren. Ewig strebt er, sich in dieses geliebte Element zurückzubegeben. Hier gilt es also, die möglichst innige Schilderung des Bürgergefühls vis-à-vis eines ruhmvollen, wachsenden Staats und im Kontrast mit dem sklavischen Zustand eines barbarischen, erniedrigten Volks. Die Begeisterung muss für das öffentliche Leben, für den Bürgerruhm erweckt werden, und allem muss eine hohe, edle, energische Menschheit zum Grund liegen. Themistokles stirbt, wie er gelebt hat, nämlich mit einem gleichen Anteil reiner und unreiner Antriebe. Er hatte eine hohe Gesinnung, eine Begeisterung für die wahre Tugend und den wahren Ruhm. Aber ihn nagte die Ehrsucht, und diese tadelhafte Leidenschaft war Ursache, dass er die Probe der wahren Tugend nicht aushielt. Und so mischt sich auch in seine heroische Selbstaufopferung der Schmerz der gekränkten Ruhmsucht. Doch wird er gewissermaßen Herr über diese unreine Empfindung, oder sie läutert sich wenigstens zu einer schön menschlichen Regung, und er scheidet zuletzt als ein edler Mensch von der Idee seines unsterblichen Nachruhms über die gekränkte Hoffnung getröstet. Mit dem Giftbecher am Munde wird er wieder zum Bürger Athens. Themistokles soll die persische Flotte gegen seine Mitbürger anführen. Er hat es dem großen König versprochen, als er auf seiner Flucht bei diesem eine gütige Aufnahme fand und gegen seine undankbaren Landsleute Rache brütete. Aber unterdessen ist ihm ein anderer Sinn gekommen. Er kann es nicht über sich gewinnen, für die Barbaren und gegen sein Vaterland zu fechten. Da er nun nicht länger auf persischem Gebiete bleiben, mit seinem Volk aber sich nicht mehr versöhnen, die heiligen Obliegenheiten des Gastrechts nicht verletzen, noch weniger auf Unkosten seiner Ehre und seiner Vaterlandsliebe befriedigen kann, so entschließt er sich, als ein würdiger Grieche freiwillig zu sterben. Das Stück enthält die geschäftigen Anstalten zu einer großen Kriegsexpedition. Man erwartet eine große kriegerische Handlung, und alles läuft auf nichts hinaus, da der, welcher die Seele davon sein sollte, sich tötet. Beide Anstalten, die der Perser zum Feldzug und die des Themistokles zum Tode, welche jene aufhebt und vernichtet, gehen miteinander fort, und der Geist des Stücks ist dieser, dass etwas ganz anderes, schlechthin anderes erfolgt, als veranstaltet worden, und dass etwas Ideales das Reale zerstört und in nichts verwandelt. Es wird dargestellt: A. Der Athenienser Themistokles der hochgesinnte Grieche unter den Barbaren, griechische und persische Sitten im Kontrast. B. Themistokles hohes Ansehen bei den Persern und die Ehrenbezeugungen, die ihm von den Barbaren erwiesen werden. C. Die Gnade des großen Königs, dessen großes und unerschütterliches Vertrauen zum Themistokles. D. Ionische Griechen zwischen den europäischen Griechen und den Barbaren in der Mitte stehend. E. Echte Griechen, zwei wenigstens, welche dem Themistokles sein griechisches Vaterland wieder vor die Seele bringen und eine heftige Sehnsucht danach erwecken. F. Themistokles Tochter Mnesiptoleme, die Priesterin der Mutter der Götter. G. Der Neid der Perser gegen den Themistokles. H. Themistokles frühere Taten und Heldenruhm, Geschichte seines Exils und seiner Schicksale. I. Griechenlands Blüte und wachsender Ruhm, seitdem er unter den Persern ist, Cimons Frühling. K. Themistokles erinnert sich mit Begeisterung der früheren Zeit, die Schlacht bei Salamis, Olympische Spiele. L. Er ist dem großen König, den er verachtet, Pietät schuldig. M. Die Griechen verachten ihn, und er liebt sie mit heftiger Sehnsucht. N. Ein Kind oder Enkel des Themistokles ist für die Griechen begeistert. O. Themistokles hat Sklaven und Sklavinnen, eine hochgesinnte Ionierin ist darunter. P. Er wird in dem Stücke selbst von dem persischen König beschenkt. Q. Er stellt ein Opfer an unter dem Vorwand seiner Abreise in den Krieg, es ist aber sein Totenopfer. R. Ein griechischer Philosoph. S. Griechische Mimen, einige Szenen aus einer verloren gegangenen Tragödie des Aeschylus, die dazu geeignet sind, den Themistokles in eine rührende Begeisterung zu versetzen. T. Ungeachtet er außer Handlung ist und sich dem Tode schon geweiht hat, so sieht man in ihm doch ganz den herrlichen Griechen, den klugen, anschlägigen Staatsmann und Feldherrn, die hohe, treffliche, unzerstörliche Natur, kurz den ganzen unsterblichen Helden. Geist fließt von seinen Lippen, Leben glüht in seinen Augen, Feuer und Tätigkeit ist in seinem ganzen Tun.